Fake News. Zeitungen, Social Media, Blogs und Co. Problembeschreibung. Die erste Nische für eine Reputationsblockchain wäre eine Anwendung mit dem Ziel, Fake News, also falsche Nachrichten, zu verhindern. Wir alle kennen das Problem. Auf Social Media, in einem Blog oder in einer Zeitung werden oft reißerische Überschriften zu einem Thema verbreitet. Woher wissen wir jedoch, ob der betreffende Artikel korrekt ist oder nicht? Vielleicht will das Medium durch falsche Meinungsbildung lediglich Propaganda betreiben. Wenn eine Zeitung das eine und eine andere Zeitung das Gegenteilige berichtet, welche von beiden Nachrichten stimmen nun? Wie können wir auf Social Media irgendwelche Bots davon abhalten, falsche Nachrichten zu verbreiten? Die Entwicklung wird gerade im digitalen Zeitalter nicht besser, sondern immer schlimmer. Die Lösungserklärung. Natürlich arbeiten Firmen wie Facebook und Twitter an Lösungen. Eine Blockchain hingegen könnte noch eine firmenübergreifendere und vertrauenslosere Alternativmöglichkeit darstellen. Wie im Reputationskapitel bereits beschrieben, könnten Autoren, Medienunternehmen oder Reporter über ein Scoring-System bewertet werden, welches dann auf einer Blockchain mit Timestamps festgehalten wird. Zeitungen oder Social-Media-Plattformen könnten dann gezwungen werden, bei jedem Post oder Artikel den zugehörigen Reputationsscore anzuzeigen. Durch sich bewahrheitende Artikel oder guten Content gewinnen Autoren Reputation. Durch Lügen verlieren sie ihren guten Ruf komplett. Das dürfte Autoren hoffentlich davon abhalten, falsche News zu verbreiten, vor allem, wenn ihr Score davor bereits sehr hoch war. Herausforderungen. Diese bestehen darin, dass Zeitungen, Medienunternehmen und Social-Media-Anbieter bei diesem System mitmachen müssten. Die große Frage wird sein, ob sich dabei für diese Riesenkonzerne finanzielle Interessen ergeben. Dies kann, muss aber nicht sein. Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass Orakelsysteme im Nachhinein so unabhängig wie möglich Aussagen der Autoren bewerten, um auf diese Weise einen angemessenen Score zu kreieren. Hier muss unter allen Umständen verhindert werden, dass betrogen wird, denn sonst wäre das ganze System wertlos. Alternativmöglichkeiten. Medienunternehmen und Zeitungen könnten natürlich auch einfach ihre eigenen zentralen Systeme schaffen und diese durch Vernetzung anbieten. Die Macht dieser Unternehmen darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Ob sie diese freiwillig an ein dezentrales System abgeben würden, muss leider bezweifelt werden. Ein paar Praxisbeispiele. Dass solche Scoring-Systeme kommen werden, sehe ich als garantiert an. Es reicht nämlich eine Firma, welche ein solches startet, damit alle anderen unter Druck geraten und nachziehen müssen. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem die Konsumenten der Inhalte verlangen werden, dass ein Reputationsscore mit dem geposteten Inhalt klar ersichtlich dargestellt wird. Ob dies jedoch über Blockchains passieren wird, wird davon abhängen, ob sich Firmen im Medienbereich zentral arrangieren können oder nicht. Wahrscheinlich wird es daher für ein Startup von außen nicht einfach sein, auf diesem Gebiet, das nur durch ein paar Firmen dominiert ist, Fuß zu fassen. Schlussendlich könnte Facebook auch selbst eine Blockchain erstellen. Der theoretische Bedarf einer Blockchain ist also auf jeden Fall da. Ob sich diese jedoch in der Praxis umsetzen lässt, kann aus heutiger Sicht nicht mit Sicherheit gesagt werden.